Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Italopod, dem Italienisch-Lernen-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich gar nicht so sehr Vokabeln beibringen, sondern eher mich mit dem Lernen von Vokabeln an sich beschäftigen. Aber bevor ich damit anfange, vielleicht noch schnell eben doch ein paar Vokabeln. Vokabel selbst zum Beispiel, wie ist denn da das italienische Wort für, wissen Sie das? Das heißt Vocabolo und ist männlich. Ja, mal zum Nachsprechen. Vocabolo. Vocabolo. Und einmal noch. Vocabolo. Okay, das nur schnell vorweg. Also eigentlich möchte ich mich heute beschäftigen mit dem Lernen von Vokabeln. Und vielleicht zur Einstimmung ein paar Zahlen vorweg. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, das heißt Sprachenlernen, der Schlüssel zur richtigen Technik von Robert Kleinschrot im Rororo Verlag. So, der schreibt hier, ich zitiere mal eben, Generationen fleißiger Lexikologen haben in mühevoller Kleinarbeit einen Grundstock von etwa 2500 Wörtern und Redewendungen ermittelt. Mit ihnen können sie etwa 80-85% eines normalen Textes lesen und Alltagsgespräche im Restaurant oder Bahnhof führen. So, dann geht das ein bisschen weiter hier. Ich blätter mal um. Er spricht denn hier von einem Grundwortschatz von diesen 2500 Wörtern und einem eigener Lektüre-Wortschatz von 1500 Wörtern. Mit denen kann man schon einfache Lektüre lesen. So, ich lese mal nochmal weiter. Wenn man nämlich nachgerechnet hat, 2500 Wörter und Redewendungen, das erscheint auf den ersten Blick nicht allzu viel. Wenn man sich pro Wochentag nur 15 Wörter einprägt, hat man in einem halben Jahr den Grundwortschatz bewältigt. In Büchern über Lernpsychologie kann man lesen, dass der Mensch imstande ist, bis zu 30 neue Wörter und mehr auf einmal zu lernen. Doch der Mensch vergisst auch wieder. Ja, und dann geht es natürlich darum, wie man das halt macht, wie man lernt und wie man vergisst bzw. nicht vergisst. In dem Buch. So, aber es geht ja nicht um das Buch, es geht ja um Italienisch. Eins noch vielleicht noch. Schüler des Gymnasiums benötigen für den Aufbau des Grund- und Aufbauwortschatzes etwa 6 Jahre. Sie lernen etwa 500 bis 700 Wörter pro Schuljahr und dementsprechend etwa 15 pro Schulwoche. Das ist nicht allzu viel. Genug von dem Buch, das packe ich mal zur Seite. Vielleicht als Einstimmung. Und wir müssen Italienisch machen, vielleicht noch schnell. Was heißt denn eigentlich lernen und studieren? Richtig, studiare. Ich sag's nochmal, studiare. Und einmal noch, studiare. Ach, haben Sie auch was gelernt heute. Anyway, meine ganze Serie hier beruht ja darauf, auf der Annahme so ein bisschen, dass ich davon ausgehe, dass Sie motiviert sind und wirklich was lernen wollen und eben nicht nur Volkshochschulniveau oder Schulniveau 15 Wörter pro Woche, sondern mehr. Zum Beispiel 15 am Tag, 20 am Tag, dann hätten Sie einen Grundwortschatz von 2500 Wörtern in 4 Monaten, wenn Sie wirklich jeden Tag dabei sind. So, also die Wochenenden sogar freigelassen. So, ich sage einfach mal, wie ich das mache. Das Lernen von Vokabeln vielleicht erstmal. Ich arbeite mit Karteikarten. Ich habe mir diese Sätze gekauft, die gibt's fertig, hier die 1000 wichtigsten Wörter und den Aufbauwortschatz, nochmal 1000 Wörter. Auf jeder Karte stehen halt so ein paar Vokabeln und auch meistens ein Beispielsatz, die Lautschrift. Da kann man schon recht gut mit arbeiten. Ist allerdings natürlich relativ dröge. Vorteil ist, ich kann den Kasten vor mir haben, ich kann immer ein paar Dinge rausnehmen und packe sie hinten wieder rein und sehe also wirklich, ich sehe es vor mir, ich habe was in der Hand, was ich, an dem ich sehe, wie der Fortschritt ist. Das motiviert. Und das Gute ist, ich kann die Karten immer dabei haben. Ja, ich habe in jeder Jacke, in jeder Hosentasche habe ich ein paar Karten und kann die als Lückenfüller nehmen. Wenn ich auf den Bus warte, wenn ich in der Küche stehe und koche oder immer wenn ich warte, hole ich ein paar Karten raus und lerne die Karten so nebenbei. Ich habe also kaum Zeitverlust dadurch, rein für das Lernen. Das ist ein wichtiger Vorteil gegenüber so einer herkömmlichen Vokabelliste oder einem Vokabelheft. Dazu kommt natürlich, dass die Reihenfolge jedes Mal anders ist. Wenn ich ein Wort kann, nehme ich es raus aus meiner aktuellen Liste von Vokabeln und dadurch immer nur die drinne, die ich gerade noch nicht kann. Dadurch ist die Reihenfolge jedes Mal anders. Ich kann sie mischen und ich wiederhole nur das, was ich wirklich muss. Ja. Was ich auch mache, ist, ich nehme selbst erstellte Vokabeln. also Vokabelzettel. Das ist, hat sich sehr gut bewährt für mich. Und zwar, das geht natürlich erst, wenn man einen gewissen Wortschatz hat. Ich lese vereinfachte Bücher und schreibe mir da Vokabeln raus. Ich nehme immer mal so einen Abschnitt und schreibe mir alle Vokabeln raus, die ich nicht kenne. Und dadurch prägt sich der enorm ein. Ich sehe das sehr visuell vor mir, wie halt, was halt gerade passiert. Und habe die Vokabeln dadurch automatisch in Bezug. Und durch diesen Bezug lassen sie sich viel leichter zu merken. Ja, und in der Geschichte gibt's, Sie erinnern sich vielleicht an die letzte Folge, Männer und Frauen. Das ist wichtig, damit ich mir auch das Geschlecht merken kann. Ich bringe dann immer entsprechend die Hauptfigur als Mann oder Frau in Bezug. Jetzt kann ich die Vokabeln. Jetzt ist natürlich das Problem der Wiederholung, weil ich sie bis morgen wahrscheinlich wieder vergessen habe. Und um das optimal zu machen, benutze ich einen Vokabelkasten. Und ich habe natürlich einen am Computer. Was ich also mache, ich lerne meine Vokabeln am Tag, über den Tag verteilt. Abends nehme ich mir die Zeit und tippe sie in mein Programm ein. Und am nächsten Morgen sind sie dann wieder dran zum Abfragen. Das ist so meine Frühstücksbeschäftigung, dass ich dann immer die aktuellen Vokabeln abarbeite. Und dieses Programm, das funktioniert nach dem bekannten Karteikastensystem, dass ich also 5 Stufen habe. Und nach jedem erfolgreichen Abfragen geht das in die nächste Stufe. Und die wird dann in immer größer werdenden Abständen abgefragt. Ja, das nimmt die ganze Organisation, macht das Programm für mich und gibt sie dann in der Regel ein zweisprachig, also Deutsch-Englisch bzw. Italienisch und Italienisch-Deutsch. Habe sie also dann immer gleich in beide Richtungen, dass ich auch vor- und zurückdenken kann. Ja. Wenn Sie sich dafür interessieren, das Programm gibt es unter wokiteach.sourceforge.net. Der Link ist auch nochmal bei mir auf der Homepage italopod.de zu finden. Und was ich auch noch gerne mache, das ist noch eine nützliche Sache, ich habe so einen Audio-Vokabeltrainer. Und zwar habe ich so ein Sprachprogramm von DP, Digital Publishing, diese Sprachreisen heißt die Serie. Und da ist ein Audio-Vokabeltrainer bei. Und zwar ist es einfach, es wird das italienische Wort vorgesprochen, danach die Übersetzung. Das zum Lernen finde ich das eigentlich sehr schlecht, aber zum Wiederholen ist es gut. Ja, das Ding lasse ich oft nebenbei laufen, auch wenn ich hier im Haus irgendwas mache, koche oder abwasche. Dann läuft das Ding nebenbei und ich spreche halt die Vokabeln mit und habe sie dadurch relativ bequem wiederholt. Verliere keine Zeit, nicht wirklich. Höre halt auch nochmal die Aussprache, dass ich sie auch wirklich richtig aussprechen kann. Ja, das wäre es zum Vokabellernen für mich von heute. Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen. Also ich habe kurz gesagt, es gibt so und so viele Vokabeln, die man können muss, 2500, und wenn man 20 am Tag lernt, da sollte man in 4 Monaten diesen Grundwortschatz von 2500 Wörtern haben. Ich lerne mit Karteikarten, weil das praktisch ist, man sie nebenbei machen kann. Und dann habe ich ein Computerprogramm, wokiteach.sourceforge.net, wo ich die Vokabeln eingebe und das mich dann abfragt, sodass es leicht ins Langzeitgedächtnis kommt. Und schließlich habe ich noch den Audio-Vokabeltrainer. Das ist natürlich noch nicht alles, was ich mache, aber das soll genug für heute sein. Und wer jetzt noch dabei ist, noch zuhört, der wird sich vielleicht noch fragen, wenn wir vom Schreiben reden, was heißt denn eigentlich Schreiben auf Italienisch? Scrivere. Scrivere. Einmal noch. Scrivere. So, das wäre es dann für heute. Und wenn Sie Fragen, Anregungen, Kommentare haben, schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an knorzi@gmail, also googlemail.com. Ciao, ciao.